Über zum Kreuz! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die großartige, fantastische, glorreiche, wunderbare Yakuza-Reihe. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, obwohl ich vermutlich heute ganz schön viel alleine reden werde, habe ich mir wie immer den guten Markus dazu geholt. Hey Markus! Hi! Wie bist du zu Yakuza gekommen? Durch den, der heute die ganze Zeit über Yakuza reden wird. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du zu mir gesagt hast, spiel Yakuza. Dann habe ich dir zuliebe mal den ersten Teil angefangen, angetestet und fand ihn gut. Du hast Zero angefangen, das weiß ich noch. Den ersten hast du nie gespielt. War das Zero? Ich dachte, das war Zero. Der, bei dem du sagtest, mit dem soll ich anfangen. Ja, das ist Zero. Mit dem habe ich angefangen. Ich dachte immer, das ist auch der erste Teil gewesen. Nee, das ist Zero. Ich komme da gleich zu. Die Yakuza-Reihe ist bei uns sehr unbekannt gewesen, eine sehr, sehr, sehr, sehr lange Zeit lang. Ist aber jetzt dank dem siebten Teil und dank Judgment, wo ich ja auch noch zukommen werde, sehr groß im Kommen. Finde ich sehr geil. Und ich bin dazu gekommen, ich lief damals durch den Games-Laden meines Vertrauens und gehört habe ich von Yakuza damals nur aus Spielezeitschriften zu Sachen PlayStation, weil das ist eine PlayStation-Exklusiv-Ding. Und da habe ich zum allerersten Mal von Yakuza gehört, hey, hier, das ist dieses Spiel ist eine Art RPG, aber gleichzeitig kämpft man auch, es ist eine Art Action. Und es wurde leider unglaublich beschissen vermarktet. Draußen hupt ein Vollidiot, sehr gut. Es wurde leider unglaublich beschissen vermarktet. Und zwar hieß es, ja, das ist wie GTA, nur in Japan. Und das war ein unglaublicher Fehler. Oder was sagst du von dem, was du gespielt hast? Es ist absolut kein GTA. Es ist definitiv kein GTA. Ich meine, ich habe es mir damals gar nicht erst angeschaut, genau weil es hieß, es ist wie GTA. Richtig, siehste, und viele Leute haben sich das dadurch auch nicht angeschaut, wodurch der erste Teil bei uns zwar erschienen, sogar noch übersetzt mit deutschen Untertiteln und mit einer sehr aufwendigen produzierten englischen und sehr schlechten englischen Sprachausgabe. Unter anderem war da dabei Michael Manson war dabei und sogar der Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill hat damals einen der wichtigsten Charaktere gesprochen, wo er heute sagt, er kann sich nicht dran erinnern. Okay. Er hat gesagt, er kann sich beim besten nicht dran erinnern, dass er das hier synchronisiert hat. Doch hat er. Und Yakuza, da bin ich halt irgendwann durch den Spieleladen meines Vertrauens geschlichen und habe dann dort für die PlayStation 2 Yakuza 1 und Yakuza 2 entdeckt. Alle beide für relativ wenig Geld und habe mir die dann direkt mitgenommen und habe dann meine PlayStation 2 wieder angeschlossen und habe dann angefangen, Yakuza zu spielen und war begeistert. In Yakuza geht es, also das Spiel erzählt vom Leben des Kazuma Kiryu, einem Mitglied des Tojo-Clans der lokalen Yakuza. Nachdem sein bester Freund Akira Nishikiyama ins Gefängnis ging. Er ging für seinen besten Freund ins Gefängnis, weil der jemanden umgebracht hat. Weil dieser komische Chef, den er da umgebracht hat, hat sich an die Jugendliebe von den beiden rangemacht. Und wollte sich an der vergehen. Und dann hat der Nishiki den Kerl eiskalt umgebracht. Und der gute Kazuma hat dann die Schuld auf sich genommen und kommt dann nach 10 Jahren aus dem Gefängnis raus. Und erlebt dann die ganze Geschichte, die es dann geht in Teil 1 um Nishiki, um 10 Millionen Yen, die verschwunden sind, über Verrat. Es hat eigentlich alles drin, was man braucht. Es hat Verrat, Liebe, brüderliches Gekloppe, also oder brüderliche Liebe hat es drin, Es ist Unterweltzeug, Mord. Es hat alles mit drin, was man eigentlich von einem echt guten koreanischen oder japanischen Gangsterfilm erwartet, tatsächlich. Ja, es ist ziemlich cool. Es ist eigentlich, es ist ein spiritueller Nachfolger von Shenmue. Hast du Shenmue mal gespielt? Nein. Hast du von Shenmue mal gehört? Gehört, ja, aber gespielt habe ich es nie. Kannst du auch nicht mehr spielen, weil die sind furchtbar, die Spiele. Shenmue ist im Prinzip läuft das genauso ab. Ganz kurz Shenmue anzureißen, der so ein Typ, ich weiß dessen Namen nicht mehr, dem sein Onkel wurde ermordet, der kommt in eine Stadt und kann dort, muss denjenigen finden, der seinen Onkel oder Vater oder sowas umgebracht hat und kämpft dann halt in so Kampfpassagen gegen Leute. Das Spiel hat unglaublich viele Quicktime-Events. Das ist brutal, was das für ekelhafte Quicktime-Events hat. Und dort kann man auch Sachen machen wie Geld verdienen und halt durch die Gegend laufen und muss halt sozusagen jemanden finden. In dem Spiel ist es sehr, sehr actionlastig gemacht. Du läufst halt durch Kamurocho. Das ist eine wunderschön, auch auf der PlayStation 2 damals, wunderschön aussehende Stadt. Problem an der Fassung damals war, es hatte diesen komischen Verwaschungsfilter drauf, den damals alle Actionspiele in der PlayStation 2 Variante hatten. Es sah alles so ein bisschen verwaschen aus. Ist ein sehr modernes Setting. Du läufst da durch die Gegend, da kommen aber Leute her und sagen, hey, wer bist du? Du schuldest mir Geld, du Penner, du hast mich angerempelt. Und dann wollen sie dich prügeln. Und dann verprügelst du die halt in Action-Passagen. Das Ganze machst du dann du kannst halt, du verprügelst halt. Und das Berühmte an dem Spiel ist dann diese Finisher, das sind solche Heat-Moves. Wenn sich so ein bestimmter Balken aufgeladen hat, kannst du zum Beispiel einnehmen und sein Gesicht auf den Bordstein zertrümmern. Oder es wird von Teil zu Teil bekloppter, kannst du dann später auch jemanden, kannst du dann, wenn du einen Gegenstand in der Hand hältst, wie zum Beispiel ein Straßenschild oder eine Vespa oder ein Fahrrad, kannst du dir damit auch ordentlich einheizen. Sozusagen die Heat Attacks. Die sind ziemlich cool gemacht. Das Spiel ist auch deswegen auch ziemlich brutal, weil da geht's ganz schön, kannst du ganz schön Leuten in die Fresse hauen. Absatz aber ja auch auf Yakuza, ne? Ja, richtig. Abseits von den Aufträgen und Kämpfen bietet Yakuza einen Einblick in das Nachtleben einer japanischen Großstadt. Zum Beispiel kannst du in Spielhallen gehen. Da gibt es, weil das Spiel von Sega ist, kannst du in mehreren Spielen in die Halle reingehen, in so Spielhallen reingehen und Sega-Spiele spielen. So ganz alte, voll cool. Es ist in den neueren Teilen ist das so. Da kannst du zum Beispiel Virtual Fighter spielen oder ein Sonic Game oder so. Tatsächlich sind die kompletten Games mit eingebaut. Finde ich sehr witzig. Kannst du in Lokals gehen, Kabaretts, Casino. Und das Wichtigste ist in Bars, das ist das ganz, ganz Wichtigste, man kann Karaoke singen. Das heißt, es ist dann so ein komisches Press-the-Button-Spiel. Also drücke den richtigen Dings, um gerade zu singen. Das ist das Berühmteste, weil da sind immer sehr geile Lieder dabei, die auch tatsächlich von den Sprechern auf Japanisch und dann später auch auf Englisch eingesungen wurden, was ich sehr, sehr geil finde. Ich mag die Reihe, ich finde die Reihe fantastisch. Es gab für Teil 1 und Teil 2 schon mal einen Remaster, der erschien aber nie bei uns, sondern nur auf dem japanischen Markt. Den habe ich mal besessen, tatsächlich. Auf Japanisch? Auf Japanisch, Teil 1 und 2. Die heißen auf Japanisch Ryu ga Gotoku. Und das Ding habe ich tatsächlich mal besessen, habe ich aber leider verkaufen müssen. Die erschienen 2012, diese HD-Collection. Und das eigentliche Spiel erschien in Japan 2005 und in Europa 2006. Also der erste Teil. Der erste Teil war semi-erfolgreich, in Japan ein Riesenhit. Bei uns semi-erfolgreich, weil es halt beschissen vermarktet wurde. Und dadurch kam es halt, dass der zweite Teil der großartigen Yakuza-Reihe leider bei uns relativ spät erschien. Das war sehr, sehr schade. Es gibt übrigens eine Filmadaption von diesem Film, von diesem Spiel. Und zwar von Takashi Miike. Oh. Ja, Gott, Like den a Dragon. Man ausgraben. Den habe ich da. Ich habe den. Selbstverständlich habe ich den. Selbstverständlich. Es ist ein Takashi Miike-Film. Hallo? Großartig. Und im ersten Teil trifft der gute Kazuma dann auch auf die Tochter von seiner Jugendliebe, und zwar Haruka. Das ist im Prinzip ist er, man könnte sagen, am Anfang lernen sie sich noch kennen, aber eigentlich wird er zu ihrem Ziehvater, kannst du sagen, weil die beiden erleben dann so einiges nacheinander und es ist halt ziemlich cool. Der zweite Teil erschien 2006 in Japan, aber bei uns erst 2008, tatsächlich 2 Jahre später. Wurde dann nicht mehr auf Deutsch mit den deutschen Untertiteln übersetzt, sondern gab es dann nur noch in japanischer Sprache mit englischen Untertiteln. Und das setzte sich dann bis zu einem bestimmten Titel dann auch noch fort. Das heißt, man musste halt Englischkenntnisse haben, um halt da mitlesen zu können. Und ja, dann hat man halt habe ich halt den zweiten Teil auf der PlayStation 2 damals gespielt und war auch extrem überrascht, wie geil dieses Ding war. Nur, das Ding war so Nische, dass sich Teil 2 nicht verkauft hat bei uns. Das ist ein konventioneller Fehlschlag gewesen. In Japan dagegen ging das Spiel 500.000 Mal über den Ladentisch. Ja, bei gut, uns. Kaum anständige Bewerbung von dem Titel, gerade bei den Mankos, die du jetzt genannt hast. Also Mankos nur in dem Sinne, ist es halt eine große Einstiegshürde für viele. Richtig, ja. Ja, das ist halt so, der erste Teil wurde beschissen beworben und dann kam der zweite Teil raus, wo sich dann Leute dachten, ja, warum soll ich den zweiten Teil spielen, wenn ich den ersten nie gespielt habe? Ne? Mhm. Und der erste war halt dann leider nicht erfolgreich. Also, wozu dann den zweiten Teil kaufen? Ist halt leider so. Neu ist, dass man einen Wechsel im Schauplatz hat. Man spielt den ersten Teil spielt immer noch ausschließlich in den fiktiven Tokio-Großstadt Kabarucho. Dürfen wir diesmal die beiden fiktiven Metropolen Osakas und Sotenbori besuchen und dadurch durch die Gegend laufen. Und Shizensho. Und die dürfen besucht werden und erkundet werden. Und das Coole ist, wenn du da rumläufst, findest du auch, das war auch schon früher so, findest du auch seltsame Nebenmissionen. Die Nebenmissionen in diesen Spielen sind der Hammer. Die reichen von, auch in den späteren Teilen, ein Typ, ein Fettsack, der nur in Unterwäsche rumrennt, klaut anderen Frauen die Unterwäsche, den musst du verfolgen. Bis hin zu, du hast deinen eigenen Online-Blog, wo du mit deinem Handy kleine Sachen filmst, wie eine Oma, die wie auf ihrem Roller durch die Gegend fährt, einen Sänger auf einem Plakat sieht, von ihm träumt, währenddessen einen Überschlag macht und weiterfährt. Fantastisch. Es sind so bekloppte Nebenmissionen. Oder wie zum Beispiel, bring mir Toilettenpapier. Einfach nur random, weil irgendjemand aufs Klo musste, weil er halt das Falsches gegessen hat. Oder du triffst irgendjemanden, der sagt, hey, kannst du mir was zu essen bringen? Und ich sag dir, wo du einen Schlüssel findest, den du für ein Schließfach nutzen kannst, wo du Ausrüstung findest zum Beispiel. Ausrüstung in dem Sinne von, es gibt Heilmaterialien, wie zum Beispiel, die kannst du in so einer Apotheke kaufen, da kannst du dich heilen während des Kampfes, weil es wäre sonst unfair, wenn du dann so drauf gehst. Und dann kannst du halt Sachen noch kaufen oder finden, wie zum Beispiel Plastikschwerter oder Holzschwerter, die du noch benutzen kannst im Kampf. Und so gab es halt noch so einige Dinger, die man noch benutzen kann. In Japan erschien Yakuza 2 ursprünglich auf 2 regulären DVDs. Durch die Teilung der Spieledaten schließt sich allerdings ein schwerwiegender Fehler ein, der ein Durchspielen durch Korrumpieren der Spielgegenstände unmöglich machen konnte. Die spätere Neuauflage, auch in der PlayStation 3 Best Series, wurden dann, wie die westlichen veröffentlichen wurden, auf einer doppelschichtigen DVD-ROM ausgeliefert, was den Fehler effektiv beseitigte. Das heißt, bei uns ist auch nur eine Disc. Ich habe beide Versionen für die PlayStation noch hier. Die werde ich auch niemals abgeben. Leider musste ich ja damals die HD-Fassung von der Dings auf Japanisch abgeben. Sehr, sehr schade, aber dennoch großartige Spiele. Diese beiden Spiele wurden übrigens neu aufgelegt in einer sogenannten Kiwami-Fassung. Das heißt, die Grafik wurde komplett verändert und das Kampfsystem wurde ein bisschen verbessert. Die sind immer noch auf Japanisch mit englischen Untertiteln, aber dennoch sehen sie sehr hübsch aus, machen unglaublich viel Spaß. Teil 1 und Teil 2, vor allem Teil 2 sieht richtig geil aus und den habe ich neulich in der Einfassung nochmal durchgespielt, in der Kiwami-Fassung und ich finde, Gott, war der gut. Den habe ich am Stück durchgespielt. Ich glaube, ich habe 36 Stunden am Stück dieses Spiel gespielt. Wow. Hab ich, glaub, so, ja, 36 Stunden am Stück. Da habe ich dir gesagt, hey, ich hab's durch. Es ist vor allem selten, dass du am Stück, ohne mal auf ein anderes Spiel auszuweichen, so lange. Das ist bei mir sehr, sehr selten. Ja, das stimmt. Das ist bei mir sehr, sehr selten. Ist auch sehr. Das Gameplay entspricht prinzipiell den Vorgängern mit einer beschränkten, interaktiven, offenen Spielwelt. Wechseln sich Adventure-Elemente mit Faustkämpfen ab. Das ist halt immer noch sehr gut, hat auch jede Menge Spaß gemacht. Kann ich in der Kiwami-Fassung nur empfehlen, die sind mittlerweile so billig, wenn die in Dings kommen, in Sales kommen. Mittlerweile gibt es die auch für PC und für Xbox und so weiter, also kann man sich die ruhig mal aneignen. Der dritte Teil sollte dann gar nicht zu uns kommen. So war das dann, so hieß es dann damals. Weil der erste und der zweite Teil so dermaßen unerfolgreich war, dass er nicht zu uns kam. Dass er nicht zu uns kommen sollte. Es wäre fast passiert, dass wir Teil 3 nie gesehen hätten, was ja sehr schade ist. Hätten sie aber wahrscheinlich jetzt dann irgendwann nachgezogen. Das Spiel, ja, vermutlich, ja. Das Spiel wurde dann im Februar 2009 in Japan veröffentlicht, kam aber zu uns erst im März 2010 raus. Also es kam dann tatsächlich zu uns raus. Leider aber geschnitten. Am 25. Februar gab Sony Europe bekannt, dass das Spiel inhaltlich für den westlichen Markt Europa und USA gekürzt wurde. In diesem Zuge wurden Hostessenbars und damit zusammenhängende Missionen entfernt, da es laut Sega für einen westlichen Verbraucher nicht verständlich sei, dass man Hostessen hat und die beschäftigen kann. Was Bullshit ist. Nur weil es so ein Geschäftsmodell bei uns offiziell nicht gibt. Richtig. Ist das nicht, dass wir damit nichts anfangen können? Ja, aber damit könntest du das halt ein bisschen mit einführen können. Das wäre cool gewesen. Aber das haben sie dann leider nicht gemacht, haben sie rausgeschnitten, was ein bisschen schade ist. Der dritte Teil ist auch nicht der beste, finde ich. Den habe ich auch durchgespielt. Der dritte Teil ist nicht der beste, finde ich persönlich. Er ist so... Ja, er fängt ein bisschen langweilig an, weil du fängst mit Kazuma an, dass du ein Waisenhaus leitest. Mit Kindern drin und dass du den halt ein bisschen aushöhst, aber am Ende kommt halt wieder das übliche Yakuza-Feeling raus. Das heißt, wieder, da wird wieder einer umgebracht, da kommt wieder was dazu, da wieder Real Estate, was sich irgendwelche Leute wieder aneignen wollen und du bist halt wieder mittendrin. Du wirst halt wieder reingezogen. Das Spiel besteht aus mehreren Missionen mit Rahmen der Handlung, die der Spieler absorbieren muss. Neben diesen Missionen existieren sogenannte Nebenmissionen. Da geht es erst richtig los mit den Nebenmissionen, die außerhalb der eigentlichen Geschichte stattfinden. Die Entwickler haben zusätzlich 100 Minispiele entworfen, die sich der Spieler abseits von der Mission widmen kann. Das heißt, du hast einen Haufen zu tun. Du kannst Shogi spielen, Bowling, Golfen, Angeln, Spielhallenspiele, Karaoke und Kabarett-Shows. Kannst du dir alles anschauen. Das ist ziemlich cool. So hast du mehr zu tun als in fast jedem GTA damals. Und auch sehr viel mehr Abwechslung. Ja. Aufgrund des Spielprinzips wird das Spiel mit Grand Theft Auto verglichen, was halt Bullshit ist. Im Vergleich zu diesem sei das Spiel jedoch nicht satirisch, sondern eher ernst. Die Spielewelt ist auch nur zu Fuß zu erkunden, das heißt, du kannst nicht mehr mit dem Auto fahren und sowas. Die sind doch nicht besonders groß, die Dinger. War ziemlich erfolgreich, der Teil in Japan. Bei uns relativ weniger, vor allem davor, dass es dann rauskam, dass das Ding gekürzt wurde, leider. Dennoch, man kriegt diesen Teil sowie Teil 4 und Teil 5 mittlerweile in einer HD-Collection für PC und für die PlayStation. Für die PlayStation, auch für Xbox. Und die Teile sind sogar uncut mittlerweile. Das heißt, alles, was vorher rausgeschnitten wurde, ist wieder drin. Was ich sehr cool finde. Sind aber auch wieder nur japanisch mit englischen Untertiteln. Macht mir eigentlich nichts aus. Finde ich nicht schlimm. Dann hast man so die hat man so gedacht, okay, gut, der dritte wäre dann der letzte Teil. Na? Und haben wir so langsam angefangen, so ja, der dritte wird dann so vielleicht so der letzte Teil. Und dann hat sich dann Sega entschieden damals, wir machen noch einen. Und das ist Yakuza 4. Und Yakuza 4 ist ein bombastisches Meisterwerk. In diesem Teil spielt man nicht nur Kazuma Kiryu, sondern auch drei andere Charaktere. Und zwar Shun Akiyama, den Taiga Saitama, den Kazuma und dann auch den Masayoshi Tanimura. Und das sind vier verschiedene Charaktere. Einer von denen ist, mit denen fängst du an. Das ist ein Real Estate Manager, Collector von Schulden. Das heißt, der Kerl gibt Geld aus, ne? Und sagt halt, wenn jemand zu ihm kommt, ja, ich möchte gerne 10.000 Yen haben, sagt er, kein Problem. Du musst für mich dafür was tun. Okay, gut, ich zahle das Geld zurück. Manchmal sagt er, okay, gut, er zahlt das jetzt, er nimmt das Geld zurück. Manchmal sagt er aber auch, wenn, weil da kommt nämlich eine Frau zu ihm und möchte gerne mehrere, ich glaube, 1 Million Yen haben. Oder 3 Millionen Yen. Da sagt er, alles klar, dafür arbeitest du für mich in einem Hostessenclub und verdienst dir das Geld damit selber. So fängt Teil 4 an. Dann später triffst du einen Ex-Sträfling, mit dem kannst du, lebst du seine Geschichte, was er erlebt hat. Und dann erlebst du noch einen Polizisten, dessen Geschichte. Und dann fängst du wieder mit Kazuma und das Ganze geht dann zu einem, kommt dann dass alle 4 Geschichten ineinander laufen. Und das Finale ist, alle 4 prügeln sich durch so ein riesengroßes Gebäude. Richtig geil. Natürlich darf man nicht vergessen, eine der wichtigsten und prominentesten Figuren der kompletten Reihe, das ist Goro Majima. Das ist ein ultra verrückter Kerl. The Mad Dog wird er auch genannt. Und Goro Majima ist der beliebteste Charakter neben Kazuma in der kompletten Reihe. Und er ist großartig. Er ist wahnsinnig. Er hat immer ein Jackett an, das aus Schlangenhaut zu bestehen scheint. Er hat nur ein Auge. Und es ist unglaublich gut. Die Sprecher sind übrigens auf Japanisch absolut fantastisch. Du hast es ja, glaube ich, auch schon gehört, ne? Ja. Wie fandest du sie, die Sprecher, die großartig. Du bis jetzt gehört hast? Die Sprecher sind so gut. Vor allem, ich liebe die Stimme von Kazuma. Finde ich fantastisch. Seine japanische Stimme ist übrigens Takaya Kuroda. Und er ist eine coole Sau. Die Stimme ist großartig und die sind so gut vertont, die Dinge. Sind sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend geschrieben, die ganzen Spiele. Unglaublich großartig produziert. Auch vom Soundtrack her. Richtig geiler Rock-Soundtrack mit drin. Geile Action mit drin. Der 4. Teil sticht noch ein bisschen heraus, weil jeder dieser Charaktere, mit denen du spielst, hat sein eigenes Kampfsystem. Das heißt, jeder dieser Charaktere kämpft anders. Zum Beispiel Kiryu ist mehr auf Karate und Boxing. Akiyama ist mehr auf Taekwondo. Sejima ist eine powervolle Brawling Attacks und benutzt meistens Wrestling Attacks. Und Tanimura ist, der macht mehr so Jinjutsu und Aikido. Das heißt, jeder von denen arbeitet anders. Das musste ich so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ist cool gemacht, ist sehr, sehr geil und kann ich nur empfehlen. Unglaublich gutes Spiel. Fantastisch. Gibt's halt auch in der Collection drin, ist super. Dann hat sich Sega damals gedacht, das war's. Mit Teil 4 hören wir auf, ne? Gab sehr viele positive Kritiken. Mit Teil 4 hören wir auf. Und wir machen zum Abschluss noch was völlig Beklopptes. Und wir machen ein Zombie-Spiel. Es gibt für die PlayStation 3 ein Zombie-Game im Yakuza 4 im Yakuza-Universum allgemein. Warte, wie hieß das nochmal? Yakuza Dead Souls. Yakuza Dead Souls war ein richtig bescheuertes Spiel. Es hat das komplette Spielsystem umgekrempelt, ne? Eigentlich hieß das Spiel Ryuga Gotoku of the End, also Like a Dragon of the End. Eigentlich sollte es das letzte Spiel sein und sollte das Spiel in den Abschluss schicken. Man trifft Spielecharaktere aus Teil 2 wieder, aus Teil 4 und dann auch Majima ist da zum allerersten Mal spielbar und dadurch ist er erst zum richtigen Fan-Favorite geworden, weil das Spiel ist komplett bekloppt. Majima sitzt in so einem Turm oben und guckt Fernsehen, guckt einen Zombie-Film. Also, oh, ich wünschte, es gäbe Zombies. In dem Moment kommt ein Zombie durch die Tür. Oh, cool, es gibt Zombies. Und dann fängt er an zu schießen. Das Spiel ist komplett umgebaut worden auf Schießen und Ballern. Und wenn es eins gibt, was die Leute nicht können, dann ist es Shooter erstellen. die Steuerung ist Katastrophe von dem Teil, absolut. Die Story dagegen ist so bekloppt. Tokio wird halb Kamurocho wird halb abgesperrt wegen Zombies. dann hat das noch mit irgendwelchen Zombie-Yakuza zu tun oder allgemeinem Yakuza. Es ist, ich habe es nie durchgespielt, aber ich habe es da. Es ist richtig bescheuert. Zombie-Yakuza. Ja, ja, es ist richtig dumm. Es ist richtig bescheuert. Aber es ist cool gemacht. Kann man sich, wenn man eine PlayStation 3 hat, tatsächlich mal ansehen. Ich habe das hier im Steelbook tatsächlich. Hast du eine Steelbook-Version von? Ha? Hast du es durchgespielt? Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe es angefangen. Die Steuerung hat mir einiges versaut, was echt furchtbar war. aber dennoch, es ist so bescheuert. Kann man sich mal eine Summary von der Story angucken auf YouTube. Es ist so bekloppt, aber es ist richtig cool gemacht. Das sollte eigentlich das Ende werden. Na? So, komm, nochmal hier alles in den entgegenschießen, was wir haben. Mal richtig schön was Beklopptes machen und fertig. So. Blöderweise war dieses Spiel erfolgreich. Wovon sie eigentlich nicht mit gerechnet haben. Viele Leute haben geschrien, ja, aber das kann doch nicht das Ende sein, das ist ja völlig blödsinnig, ne? Das ist ja vollkommen schwachsinnig, das ist sowas blödsinnig, das kann man nicht machen. Und dann hat sich das Studio breitschlagen lassen und hat Teil 5 gemacht. Okay, cool. Ja, und in Teil 5 ist, eigentlich kannst du sagen, Teil 4 ist ein Zweiteiler. Weil du spielst auch wieder in Teil 5 mehrere Charaktere. Und das dann auch wieder am Ende zusammenläuft, ist da auch wieder sehr gut gemacht. Ich habe den fünften Teil noch nicht gespielt. Dazu muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, worum es in Teil 5 geht. Über die Jahre habe ich es geschafft, Teil 1 zu spielen. Teil 1, 2, dann die zwei Remakes davon. Teil 3 und Teil 4 und Teil 7. Das sind die ich durchgespielt habe. Sonst, mir fehlt von der richtigen Reihe, also von der normalen Reihe, fehlt mir noch 4 komplett, 5 und 6. Die habe ich noch nie gespielt. Deswegen kann ich zu denen leider, also zu Teil 5 kann ich und 6 kann ich leider sehr, sehr wenig sagen. Ich weiß nur, dass sie auch wieder richtig schön bekloppt sind, dass es wieder um die ganzen Charaktere geht und auch wie immer ganz wichtig in den Spielen Cutscene-Bullets. Wenn du jemanden siehst, der in einem Spiel eine Waffe zieht oder wird erschossen, dann ist er meistens tot. Weil wir nicht ausweichen können, deswegen nennt man das immer Katze. Oh nein, Katze in Bullets. Wo auf einmal ursprünglich plötzlich eine Waffe herkommt, wo man sagt, so, wie sah denn der Fall mit der Waffe? Damit du stirbst. Richtig. Es ist sehr, sehr, sehr, sehr cool. Von dem, was ich gehört habe, auch vom fünften. Ich habe nicht viel darüber gelesen. Ich will mich dann selbst noch überraschen lassen, wie der fünfte ist. Genauso geht es wie im sechsten. Vom sechsten habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Yakuza 6 ist. Ich weiß nur, dass das der Abschied ist von Kazuma. Hast du die gar nicht oder hast du die nur nicht gespielt? Ich habe alle. Dann hast du sie nur nicht gespielt. Ich habe alle. Ich habe sie nur nicht gespielt. Richtig. Ich weiß es nicht. Bei mir ist es so, wenn ich ein Yakuza durch habe, dann brauche ich erstmal so. Okay, passt. Ich brauche mal ein bisschen Pause, bevor ich das nächste komplett rangehe. Verstehst du das? Ich verstehe auch warum. Weil die sind echt lang, jedes einzelne Spiel von denen. Richtig. Die sind echt lang. Und sie machen süchtig, das ist das Schöne. Oh ja. Mega, die machen richtig süchtig. Ich weiß nur, der sechste, The Song of Life, ist der Abschluss, der Abschluss für Kazuma. Da gibt es eine komplett neue Engine. Es ist auf Open World gemacht. Es sieht saugeil aus. Die New Dragon Engine. Es sieht saugeil aus. Es macht unglaublich viel Spaß. Habe ich halt gehört. Und auch also, und es soll halt die Story nochmal zu Ende führen. Auf jeden Fall soll es richtig geil sein. Ich freue mich schon, wenn ich es irgendwann mal spiele. Oh ja, stimmt. Da gab es den Demo-Vorfall. Die Demo wurde damals von Yakuza 6 veröffentlicht im Februar 2018 in Nordamerika, Europa und Australien. Die US-Version wurde aber wieder schnell gelöscht, da Leute herausgefunden haben, dass wenn sie die Demo runterladen, das so auszusehen, das komplette Spiel gekriegt haben. Oh, cool. Ja. Es ist dann Sega aufgefallen, deswegen haben sie die dann wieder gelöscht. Ach, schade. Nein, das ist schon assig, wenn du dann das komplette Spiel da so geschenkt kriegst. Das ist schon scheiße. Aber sowas wäre mal was Schönes. Ein schöner Werbegag. Könnt die Demo nur 48 Stunden spielen und laden. Richtig. Und es ist auszusehen, das komplette Spiel. Ups. Wurde auch sehr positiv aufgenommen, das Spiel. Hat sich auch sehr gut verkauft, das Ding. Und ja, dann war das lange Zeit dann erledigt. Es gab noch zwei Ableger. Und es gab Ableger für die PSP, die es bei uns zu uns geschafft haben. Und es gab zwei Ableger, wo ich sehr, sehr schade bin, dass es die nicht gibt. Aber die werden, vielleicht kommen sie zu uns, wir wissen es noch nicht. Sie überlegen sich, ob sie es tatsächlich zu uns bringen. Es sind zwei Spiele, die spielen im alten Japan. Also Yakuza im alten Japan. Boah, das stelle ich mir richtig gut vor. Die sind geil. Die sind ein bisschen kontrovers, was das Ganze, was so ein bisschen mit also ich habe mir Gameplays dazu angesehen und auch Leute, wie die das gespielt haben. Manche Dialoge sollten wirklich gechanged werden. Das ist ein bisschen kontrovers, dass sie das sich da einfallen lassen. Aber es war eine andere Zeit, was würde ich machen? Das kannst du halt nicht mehr bringen. Das heißt, du musst ein bisschen umschreiben. Die sind cool, die sind echt geil. Die sind aber bei uns nie erschienen, leider. Die gibt es in Japan für die PS3 und die PS4, aber nie bei uns. Aber sie überlegen sich's, ob sie die tatsächlich zu uns bringen wollen. Also, oder auch allgemein synchronisieren wollen. Dagegen hätte ich nichts. Da hätte ich voll Bock drauf. Ohne Scheiß. Da hätte ich richtig Bock drauf. Es gibt auch ein Ryugagotoku Online für iOS, Android. Das ist ein Japan erschienener Ableger. Ich glaube, ein richtig schlechtes Handy-Game ist das. Dann gab es noch den Ableger Judgment. Ich liebe Judgment. Den hast du dir sogar gekauft. Ja. Du solltest Judgment spielen. Noch nicht gespielt. Ich hab's installiert. Aber momentan installiere ich wieder unseren letzten Podcast. Oh, Dragon Age. Ups. Du solltest Judgment spielen. Judgment ist ein großartiges Spiel. Dort haben sie es auch zum allerersten Mal seit Yakuza 1 damals wieder gemacht. Sie haben es auf Englisch mit englischen Sprechern. Sie haben die englische Sprecher sich rangeholt. Und zwar richtig, richtig gute englische Sprecher. Und sogar mit deutschen Untertiteln. Das heißt, das Spiel ist so gut übersetzt worden. Die Sprecher sind fantastisch auf Englisch. Und das Spiel ist richtig der Hammer. Es geht um eine Detektivgeschichte. Man spielt einen neuen Charakter namens Yagami. Und das Ding hat echt alles drin. Also Judgment ist bis jetzt das bestgeschriebenste Spiel, was sie gemacht haben, finde ich. Das Studio. Das dauert wahrscheinlich ähnlich wie Kusa auch wieder an seine... Nein, 60, 70 Stunden. Ja, doch schon, ja. Das Schöne ist an Judgment, es hat nichts mit der Yakuza-Reihe zu tun, es ist ein kompletter Ableger. Das heißt, den kannst du alleine spielen, ohne die Yakuza-Spiele gespielt zu haben. Das ist das Coole. Komplett. Spielt im modernen Setting, ist ein richtig geiles Ding, macht unglaublich viel Spaß und die Story ist der Wahnsinn. Die Story ist so gut. Oh, richtig geiles Game. Und da freue ich mich auf September diesen Jahres, weil da kommt nämlich Teil 2. Yes! Der sah schon vom Trailer aus richtig geil aus. Oh, da freue ich mich drauf. Also Judgment war ein fantastisches Spiel. Nur zu empfehlen. Jetzt kommen wir zu dem Titel, wo du dann auch endlich einsteigen kannst. Und zwar Yakuza Like a Dragon. Du meinst, nur, der erste Titel ist, den ich wirklich richtig gespielt habe? Ehrlich? Das ist ja der erste Teil, den ich richtig, also wirklich offiziell richtig angefangen habe. Nicht nur installiert, mal eine halbe Stunde gespielt, fertig. Ich glaube, ich habe dich ja richtig angefixt, kann das sein? Ja, das war zu einer Zeit, wo ich dich immer voll geweint habe mit: Ich will mal wieder ein richtiges Rollenspiel mit Berufssystem und geiler Story und es soll mich fesseln und es soll mich lang beschäftigen und mir auch abseits der Story was bieten. Und 2 Monate lang hast du immer wieder so gesagt: Spiel Yakuza. Ja. Und dann hast du es mal mir einfach gezeigt. Richtig, da habe ich meine Playstation zusammengepackt, bin zu dir gefahren, habe sie aufgehabt und gesagt, so, jetzt zeige ich dir, wie Yakuza 4 aussieht. Wie Yakuza 7 aussieht, Like a Dragon, zack. Dann habe ich es mir gekauft und gespielt. Was ist dir am selben Tag noch gekauft? Das war das Geile. Und überraschenderweise so lange gespielt, bis, also tatsächlich auch mit den Tipps, die du mir gegeben hast, habe ich es mir dann zu einfach gemacht, das Spiel. Aber ich habe es dann durchgezogen, das war wie, als wärst du in einem Drogenrausch. Ich will wissen, wie es weitergeht. Aber ich kann da noch und ich kann hier noch. Und jetzt musst du dir überlegen, dieses Spiel hätte es, so wie es jetzt erschienen ist, nie gegeben, hätte sich das Studio nicht einen April-Scherz überlegt. Ursprünglich sollte Yakuza Like a Dragon nämlich einfach nur Yakuza 7 heißen, den Start einer neuen Figur einleiten, und zwar Ichiban. und sollte eigentlich genauso ablaufen wie die ganzen, wie die anderen Yakuza-Spiele. Das heißt, du läufst durch verschiedene fiktive Städte in Japan und prügelst dich halt wieder mit den Leuten kaputt. Die haben sich damals ein Aprilscherz ausgedacht, indem sie das Spiel rundenbasiert gemacht haben. Mit rundenbasierten, bekloppten Angriffen. Und das hat den Leuten so imponiert und so gefallen, dass sie gesagt haben, wir wollen das haben, wo die das komplette Konzept von Yakuza umgekrempelt haben. Das komplette Spiel haben die im Prinzip von vorne entwickelt. Nur um das Spiel zu einem RPG umzubauen. Aber das war die beste Entscheidung, die sie gemacht haben. Hammer. Das Spiel war so, so geil. Oh. Also ich weiß noch, dass dieses Spiel, weil ich es mir gekauft habe, wo ich noch die Top-Liste gemacht habe, mal von letztem Jahr war das, glaube ich. Ja. Wie es ansatzweise sofort unter die Top 5 gekommen ist. Und da hatte ich es ja noch nicht mal ansatzweise durch. Ja, es war so geil. Oh, die Charaktere. Fantastische die englische Sprache. Die waren so cool. Fantastische englische Sprachausgabe. Oh, ich habe jedes Minigame geliebt. Jedes. Ja. Selbst dieses behinderte Dosen sammeln. Das Dosensammeln war geil. Ich habe das Mario Kart von, habe ich gehasst. Das Dragon Kart, das war furchtbar. Du hattest Mario Kart. Du hattest die wohl bescheuertste Nebenmission, die ich jemals gesehen habe in dem Spiel. Es hatte ein Minigame, das genau meiner Marge von Zwischendurchspielen entspricht. Welches war ich das? Hatte eine Wirtschaftssimulation in einem Rollenspiel. Alter, wie geil! Stimmt, ja. Das war dieses Wirtschaftsding, wo du deine eigene Firma hattest. Oh ja, Ichiban. Ja, die Ichiban-Firma. Mit der Werbung. Ich habe einen Tag nur in dieses Minigame investiert, bis ich ganz oben war. Und dann dachte ich mir, zu kurz, dieses Minispiel braucht mehr Content. Ich will ein DLC dazu. Oh, es war so geil. Es war so gut. Fantastisch geschrieben. Unglaublich emotional, vor allem, das sind die ganzen Teile auch, aber der Teil war so emotional. Und Ichiban ist ein fantastischer Charakter. Ich liebe Ichiban, absolut. Vor allem, du kommst auch, am Anfang wusste ich nicht, was ich von ihm halten soll, aber genau wie die Leute, die er in dem Spiel ja um sich sammelt, er nimmt dich als Spieler auch sofort, zieht er sich in seinen Bann. Ja, er ist so ein genialer Charakter. Er ist naiv. Er ist so naiv, aber auch so liebenswert gleichzeitig. Und ehrlich, obwohl er den Weg der Yakuza verfolgt. Und er ist ein ehrlicher Kerl, er ist gefühlvoll, er ist so ein cooler Typ. Ich liebe diese Figur, die haben die so gut gemacht, so gut geschrieben. Absolut fantastisch. Die Handlung ist der Wahnsinn in dem Spiel. Von dir wird mehrmals das Herz gebrochen in dem Game. Mehrmals kriegst du Hoffnung wieder zu. Es ist so ein gutes Game. Ich will nichts darüber sagen. Absolut nicht von der Handlung. Nee, also von der Handlung überhaupt nicht. Würde ich auch gar nicht drauf eingehen. Mehr will ich gar nicht sagen. Kauft euch, holt euch dieses Spiel. Es ist so gut. Aber was ich auch immer gut finde noch an dem Spiel, vielleicht so als zumindest kleiner, was mich immer wieder aufgebaut hat, trotz den emotionalen Momenten, ist diese unverblümte Komik, die sie an den richtigen Stellen platzieren. Ja, Mann. Oh Gott, herrlich. Diese bescheuerten Dinge, die passieren in diesem Game. Es versucht nicht witzig zu sein. Es ist wie, wenn du tatsächlich ein echtes Leben spielst, in dem halt was schief geht und manche Dinge laufen. Ja, und manche Dinge sind halt einfach nur komisch oder lustig. Ja. Oder so, diese Nebenmissionen sind so geil. Das sind halt keine Spoiler. Du kriegst so einen Typen, der steht dran und zählt Leute, die vorbeilaufen. Ja, das sind aber, wie du immer sagst, diese typischen Yakuza-Nebenmissionen. Ja, diese richtig bescheuerten Nebenmissionen. Oder irgendjemand möchte 1 Million Yen von dir, wo er dann einen riesen Saugroboter bauen kann, was komplett schief geht. So ein Blödsinn. Es ist so geil. Oh, es ist so gut. Es war so geil, ehrlich. Es war der Hammer. Also das Ding war jeden einzelnen gottverdammten Cent wert. Ja, und so ich weiß auch schon, wenn das nächste mit Ichiban rauskommt, ich werde es am Verkaufstag mir holen. Es kostet. Das Schöne ist ja, die haben ja gesagt, als die nächsten Teile, die jetzt rauskommen mit Ichiban, werden auch nur mit Ichiban sein. Das ist jetzt, seine Reise hat jetzt begonnen. Das ist ja der Teil, der beginnt. Das läutet ja ihn ein. Und die bleiben auch JRPGs, haben sie sich entschieden. Nur Judgment wird wieder Action sein. Dafür bleiben die jetzigen neuen Teile, die rauskommen, die bleiben JRPGs. Es ist, ich freue mich drauf. Absolut. Sehr gute Entscheidung. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn das Spiel rauskommt. Dass ich werde es kaum, oh Gott, kann es kaum erwarten, bis sie das endlich ankündigen. Ah, es ist in der Mache. Also es ist tatsächlich in der Mache. Jetzt kommt aber erstmal dieses Jahr Judgment 2 raus, auf was ich mich sehr, sehr freue. Und dann vielleicht nächstes Jahr kriegen wir eine Ankündigung. Mal gucken. Für den nächsten Teil mit Ichiban. Und dann, nice. das ist das meistverkaufteste Yakuza, by the way. Unglaublich erfolgreich gewesen. Und ich verstehe auch warum. Ja. Es ist mit so viel Liebe ins Detail gemacht. Da kann man nur so dafür gut, sterben. Ja. Also wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt, holt's euch. Ohne Witz. Probiert es, wenn ihr Rollenspiele mögt. Ja, wenn ihr Rollenspiele mögt oder JRPGs. Oder verrückte Charaktere. Verrückte Charaktere oder allgemein auf solche japanischen oder koreanischen Actionfilme steht. Oder so Mafia oder koreanische Mafia-Filme oder allgemein auf dieses Kino-Feeling von dieses Asia-Kino-Feeling steht. Um Himmels Willen, schaut euch die Yakuza-Reihe Judgment und Yakuza 7 an. Bitte. Die Serie muss erfolgreicher werden. Die hat auch noch erfolgreicher werden, bitte. Aber die hat auch durch das Streaming jetzt, durch dieses ganze Spiele-Stream, werden die Spiele immer erfolgreicher, was ich sehr gut finde. Weil sie halt unbekannt relativ sind und die Leute dadurch einen perfekten Eindruck bekommen. Ja, sehr, sehr, sehr, sehr gut sogar. Das finde ich halt super, dass dadurch, hey, das Spiel ist unbekannt, kennt keiner, ne? Leute spielen es einfach im Stream, hey, mein Lieblingsstreamer spielt das, ich guck mir das mal an, hey, das ist hier ganz cool, ich kaufe es mir auch. Oder ich sag's weiter. Das ist halt super, finde ich ja. Cool. Und das Ding ist, so gut. Yakuza Like a Dragon war in den ersten vier Verkaufstagen in Japan mit 156.993 verkauften Exemplaren das meistverkaufte Druckspiel. Im März 2020 wurden in Asien, Japan insgesamt 400.000 digitale und physische Verkäufe gezählt. Krass. Also das Spiel ist richtig erfolgreich gewesen. Und ich freue mich mega drauf, wenn die endlich einen neuen Teil ankündigen. Auch der englische Dub, fantastisch. Englische Sprache ist so gut. So gut. Ich liebe den englischen Sprecher von Ichiban. Ich liebe ihn. Er ist super. Er passt so gut zu ihm. Er passt richtig gut zu ihm. Und da sind einige Überraschungen in dem Spiel drin. Es ist, Leute, bitte. Um Himmels Willen. Kauft euch dieses Game. Vor allem, es war tatsächlich, fand ich, seit langer Zeit auch mal wieder ein Spiel, das rauskam und wo du das Gefühl hast, ja, das ist auch wirklich abgeschlossen als Spiel. Ja. Du bekommst ein ganzes Spiel. Richtig. Es hat zwar auch DLCs drin, die brauchst du aber nicht. Das sind so noch ein extra Beruf oder sowas, die du machen kannst. Oder Blödsinn, interessiert keinen. Ja, aber nichts, was du vermissen würdest, wenn du sie nicht hättest. Richtig. Es ist nicht so, dass auch hier noch ein extra Chapter oder so ein Blödsinn. Oder hier das richtige Ende, 39,99 bitte. Fuck you, Ubisoft. ja, also tatsächlich, um Himmels Willen, schaut euch diese Reihe an. Es ist so gut. Die ist so gut. Ich kann stundenlang drüber reden, deswegen habe ich das nicht gemacht, weil ich hab genau gewusst, dass ich einen Haufen drüber reden will. Nur erst am Ende einsteigen kann. Dennoch, um Himmels Willen, Leute, bitte und bitte um Himmels Willen, kauft euch die Yakuza-Reihe. Schaut euch die Yakuza-Reihe an. Schaut euch wenigstens Teil 7 an, Like a Dragon. Das ist ein eigenständiges Spiel. Ist zwar der siebte Teil, aber hat jetzt nichts mehr großartig mit der anderen Reihe zu tun. Kauft ihr euch. Wenn ihr mit Yakuza anfangen wollt, tatsächlich mit Yakuza selber, empfehle ich euch Yakuza Zero. Wenn das Ding im Angebot ist, kostet es auf Steam 5 Euro. Das ist es wert. Absolut. Auf Steam oder auf PS4 oder auf Xbox, die kosten 5 Euro, wenn sie im Angebot sind. Das ist allemal wert. Dann hast du 30 bis 40 und bis 60 Stunden Spaß. Absolut. Oder was sagst du? 60 Stunden Spaß? Mehr. Ja. Oder mehr. Mehr, ja, wenn man nach der Story noch weitermacht und wirklich versucht, viel, den ganzen Nebenkram alles noch zu entdecken. Ja, Yakuza 7 war ein 120-Stunden-Spiel, glaube ich. Ja, ich habe nach 80, glaube ich, aufgehört, weil die letzten 40 Stunden ist halt für die Leute, die es gern Hardcore mögen. Genau, richtig. Dennoch, um Himmel zu den Leute, holt euch dieses Game, holt euch die Games. Man kann es nur sehr oft wiederholen, sind großartig. Und damit schließen wir unseren kleinen Cast über Yakuza oder auch Stefan redet und Markus dazu. Oder auch Stefan überredet Markus, sich wieder ein Spiel zu kaufen, der Cast. Ich danke euch. Hat nur 7 Teile gedauert. Hä? Hat ja nur 7 Teile gedauert, bis ich es dann auch spiele. Ja, aber irgendwann hast du es gespielt. Haha, Win für mich. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Ich danke dir, Markus, wie immer, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Und ich sage hiermit, macht was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Bye! Judgment.